Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Heuschrecken haben ein Imageproblem. Und das seit biblischen Zeiten. Solch eine schlimme Heuschreckenplage hatte Ägypten nie zuvor heimgesucht. Das Land war schwarz von Heuschrecken. Weder auf den Bäumen noch am Boden ließen sie irgendetwas Grünes übrig. Bis heute ist das mit dem schlechten Ruf nicht besser geworden. Metaphorisch müssen Heuschrecken Pate stehen, wann immer es um wenig astreine Private-Equity-Gesellschaften geht, Hedgefonds, Lug und Trug. Und über Vorteilung. Die KfW verkauft ihre Anteile an der IKB-Bank, nachdem da Milliarden reingesteckt wurden, nun an eine Heuschrecke namens Lonestar für etwa 115, 120 Millionen. Also ich sag mal, die größte Heuschrecke ist offensichtlich zurzeit am Wittelsbacher Platz. Also von daher sollten wir uns nicht über solche Tierchen Gedanken machen, sondern über die Tragfähigkeit eines Konzepts. Da wurde debattiert über Heuschrecken und jetzt muss man zur Kenntnis nehmen, dass die IKB-Bank also auf dem Silbertablett der Heuschrecke zum Fraß vorgeworfen wurde. Das soll ich heute als Verwaltungsratsmitglied entscheiden. Sie werden verstehen, dass ich nicht dafür stimmen werde. Dabei können Heuschrecken auch nett sein. Im Kinderbuch vielleicht, bei Biene Maja. Als Maja ein wenig Honig aus einer Blume genommen hatte, begegnete ihr auf einem Grashalm ein ganz seltsamer Geselle. Es sah aus, als habe er Hörner, aber es war nur seine seltsam vorgerückte Stirn. Zwei unendlich lange, fadendünne Fühler waren daran. Er erschien sehr schlank und hatte zierliche Vorderbeinchen und ganz dünne, unauffällige Flügelchen, mit denen sich nach Majas Meinung nicht viel anfangen ließ. »Nun, Mamsell«, sagte er zu Maja, »Sie haben wohl noch nie einen Grashüpfer gesehen.« Man kennt einen Haihupfer immer sehr leicht daran, dass er kräftige Hinterbeine hat. Die sind verdickt, da sind die Muskeln drin und mit denen kann er gescheit hupfen. Klaus Schönitzer ist Professor an der Zoologischen Staatssammlung in München. In seinem Büro stapeln sich Bücher zum Thema Insekten. An den Wänden hängen Tierposter, Fotos von Expeditionen und Kongressen. Allein in die Heuschrecke ließe sich ein ganzes Forscherleben investieren. Weltweit gibt es 26.000 verschiedene Arten. In Bayern sind 76 nachgewiesen. Die kurzflügelige Beißschrecke, die Sumpfschrecke, die kleine Goldschrecke. Die große Goldschrecke, die langflügelige Schwertschrecke. Gescheiter Heuhupfer kann eben auch fliegen. Jeder anständige Heuhupfer hat 4 Flügel und die vorderen sind meistens ein bisschen länger und derber und die hinteren sind die häutigen, die dünnen, die eben also zum richtigen Fliegen gut sind. Dabei ist Fliegen bloß ein Nebentalent, wertet Klaus Schönitzer. Der Name Heuschrecke ist abgeleitet vom altdeutschen Schricken und meint hüpfen. Aus dem sechsbeinigen Stand hechtet manche Heuschrecke bis zu 2 Meter weit. Das entspricht gut 30 Mal der eigenen Körperlänge und ergibt Platz 3 im Tierreich. Hinter dem Springfrosch mit 33 Mal eigener Körperlänge, wie dem unangefochtenen Floh, der 200 Mal so weit springen kann, wie er lang ist. Dafür sehr weit vor dem bescheiden abschneidenden Menschen. Bei den Olympischen Spielen 1904 stellt der US-Amerikaner Ray Urey den ersten Weltrekord auf mit 3,47 Metern. Seine Bestmarke gilt bis heute als unübertroffen, denn seit 1938 wird Standweitsprung nicht mehr offiziell ausgetragen. Inoffiziell verbessert 1968 der Norweger Arne Tverwag vom Sportclub Ringerike in Norresund auf 3,71 Meter. Laubheuschrecken nutzen für ihre weit meisterlicheren Leistungen reine Muskelkraft. Ihre Hinterbeine sind im Vergleich zu denen anderer Vertreter der Gattung extra lang, ergo sprunggewaltig. Viele Feldheuschrecken oder Grillen hingegen kommen ohne Muskelpower aus. Ihr Außenskelett ist geformt wie eine gespannte Feder. Löst sich der Sperrmechanismus, katapultiert der Körper los. ein Kniff der Natur, der sie sogar noch größere Sätze machen lässt als ihre muskelbepackten Kameraden. Es gibt zwei Gruppen von Heuschrecken, die Langfühler- und die Kurzfühlerschrecken, so als Großeinteilung. Beschreibt Biologe Klaus Schönitzer. Die Langfühlerheuschrecken singen, indem sie die Vorderflügel, die Deckflügel, aneinander reiben. An dem einen Deckflügel ist eine Reihe von Zähnchen und am anderen Deckflügel ist also eine Kante. Und diese Kante wird über diese Zähnchen drüber gezogen und das gibt dann den Ton. Die Piaff unter den Langfühlern. Die Unterscheidung ist simpel. Sind die Fühler länger als die ganze Heuschrecke, handelt es sich um einen Langfühler. Sind sie kürzer, spricht man von Kurzfühler. Sangestechnisch also Spitzenreiter bei den Langfühlern ist die kolumbianische Laubheuschrecke. Sie erreicht die höchsten Ultraschallfrequenzen, die je bei einem Insekt gemessen wurden. Der Trick, sie spannt einen Flügel hinter den anderen. Beim Loslassen schnellt der Flügel zurück, wie ein Pfeil von der Bogensehne. Im Gegensatz dazu, die Kurzfühlerheuschrecken, die singen, indem sie die Hinterbeine an dem Vorderflügel wetzen. Also die haben diese Zähnchenreihe an den Hinterbeinen, an der Innenseite vom Hinterhaxen und bewegen dann den Hinterbein eben so auf und ab. Und am Flügel haben sie eine Kante und man kann sich das ganze System sehr leicht vorstellen. Das ist wie wenn ich einen Kamm nehme und eine Visitenkarte meinetwegen und dann die Visitenkarte über den Kamm drüber. Ob Lang- oder Kurzfühler. Je nach Art variiert der Gesang. Der Heidegrashüpfer zirpt melodiös. Die Laubholz-Säbelschrecke säuselt filigran. Bei der gemeinen Eichenschrecke wird gescheppert à la rostige Rasse. Die Mittelmeerfeldgrille sirrt entspannt. Die Kommunikation ist normalerweise immer innerhalb der Arten, ja. Von anderen Arten zueinander ist es eher, dass man sich abtrennen will. Ja? Also praktisch, dass das Weibchen horcht, ob denn der andere auch von derselben Art ist und deshalb eben nur mit dem kopuliert. Langfühlerweibchen horchen dabei mit den Vorderbeinen, Kurzfühlermädels mit dem Hinterleib. Nur die Männchen singen, was insofern Sinn macht. Heuschrecken fühlen sich wohl in üppigen Wiesen, im Dickicht, am verwucherten Waldrand oder im Unterholz. Meist grün, braun oder schwarz passen sich ihre Körper perfekt an die Umgebung an. Heuschrecken sind scheu. Bei der Brautwerbung allerdings ist gefunden werden ein Bonus. Dem Gatten hilft lautes Singen. Partnerschaftliche Treue im Sinne von Beständigkeit ist fürderhin von ihm nicht zu erwarten. Das ist kein Geheimnis. Das lässt sich schon 1912 nachlesen in Waldemar Bonsels Kinderbuchklassiker Die Abenteuer der Biene Maya. Da knackte es und der Grashüpfer sagte, hoppla, und fort war er. Maya war ganz verdutzt. Hoch in die Luft hatte er sich geschwungen, in einem riesigen Bogen und, wie es Maya erschien, in einer an Wahnsinn grenzenden Tollkühnheit. Aber da war er schon wieder. Mamsell, Sie müssen entschuldigen, dass ich zuweilen das Gespräch unterbreche, aber plötzlich packt es mich. Ich muss springen, um die Welt muss ich springen, wohin es immer sei. Kennen Sie das nicht auch? Heuschrecken sind etwas eigen. Grundsätzlich sind sie notorische Einzelgänger. Männchen genauso wie die Weibchen. Heuschreckensex vollzieht sich folglich eher pragmatisch. Einmal gefunden und aufeinander gesessen, hat das Männchen das Weibchen befruchtet. Die Langfühlerweibchen verfügen am Hinterleib über ein sogenanntes Legeschwert, eine Art Bohrer. Damit versenken sie die Eier im Boden. Kurzfühlermamas verstecken die Brut im hohen Gras. Aus dem Ei schlüpft eine Larve, eine klitzekleine Larve, aber die schaut schon so aus wie ein klitzekleiner Babyheuhupfer. Und die Larve sind dann verschiedene Stadien, die frisst und wird eben größer und häutet sich immer wieder, bis sie eben dann ausschaut wie ein richtiger erwachsener Heuhupfer. Und das kann zum Teil relativ schnell gehen bei den Wanderheuschrecken, zum Teil ist es aber auch über das ganze Jahr, dass die eben nur eine bestimmte Zeit haben, wo sie aktiv sind und dann eben die Eier dann überwintern. Die meisten bayerischen Heuschreckenarten legen im Juli, August. Geschlüpft wird im kommenden Frühjahr. Doch anders als Bienen, Fliegen oder Käfer erfahren Heuschreckenlarven keine große zweite Geburt. Keine kleine pummelige Raupe verpuppt sich da in einen dicken Kokon und entsteigt dem dann als prachtvoller, fertiger Falter. Babyheuschrecken werden einfach groß. Im Durchschnitt 2-3 Zentimeter. Geballte Sprungkraft und perfekt ausgestattet. Nach mehreren Häutungen ist der Panzer einer erwachsenen Heuschrecke nicht nur stoßfest, um Unfallschäden zu vermeiden, wird mal wo dagegen gehüpft, sondern zudem wasserabweisend. Das Forschungsfeld Heuschrecken ist ein faszinierendes, aber auch ein weites, resümiert der Münchner Zoologe Klaus Schönitzer. Von seinem Büro voller Insektenbücher, Expeditionsfotos und Konferenzerinnerungen geht es hinüber in die Sammlung. Ein gekühlter Kellerraum mit hohen Metallregalen in fahlem weißem Licht. Die Neonröhren surren. Zieht man eine der schmalen Schubladen heraus, liegen da unzählige Heuschrecken aufgespießt auf Styropor. Die ältesten Exponate sind 200 Jahre alt. Sie sind nach Ländern geordnet, in denen sie vorkommen. Manche Körper nur fingernagelgroß, andere lang wie eine Hand, welche so dünn wie Ästchen, welche mit kolossalem Kugelbäuchlein. Neben jedem Tier pinnt ein winziges Schildchen, darauf in filigraner Tintenschrift der lateinische Name. Deinacrida heteracanta, ein echter Brummer, aus der Familie der Veta. Die größten Heuschrecken sind die Veta, hellbraune, beleibte Langfühlerheuschrecken aus Neuseeland. Sie werden bis zu 9 Zentimeter lang und zählen zu den Schwergewichten unter den Insekten. Bis zu 71 Gramm bringen sie auf die Waage. Der Name Veta stammt aus der Sprache der Maori und bedeutet der Gott der hässlichen Dinge, wiewohl das Ansichtssache ist. Als Grundtendenz kann man sagen, die Langfühlerheuschrecken sind eher Fleischfresser, fressen also andere Insekten hauptsächlich, und die Kurzfühlerheuschrecken sind mehr die Pflanzenfresser. Tendenziell, denn was die Nahrung angeht, gilt bei vielen Arten, nix ist fix. Einige bevorzugen Gras oder mögen lieber Kräuter. Wenn es sein muss, nehmen sie ersatzweise Moos, Flechten oder schwenken um auf Larven und Würmer. Wer viel hüpft, braucht viel Energie. Zum Beispiel die italienische Schönschrecke, die halt so heißt, weil es so schön war und weil sie immer in südlichen Ländern schon häufiger war als in Deutschland. Aber die waren stellenweise so häufig, dass die richtig Ungeziefer waren. Weil verfressen, wie übrigens nicht wenige Genossen. Besonders bekannt, respektive gefürchtet, sind diesbezüglich die Wanderheuschrecken. Aufzeichnungen aus dem Mittelalter beschreiben mindestens 400 verheerende Einfälle in Europa. Ägypter erzählen in ihren Chroniken 3000 Jahre vorher bereits von Schwärmen, die die gesamte Ernte verputzen, und zwar in 0,nichts. Einer der größten dokumentierten Schwärme lässt sich 1784 in Südafrika nieder. Gut 300 Milliarden Insekten bedecken ein Gebiet von gerade mal 3000 Quadratkilometern. Das entspricht der Größe des Altmühltals. Jeden Tag vertilgen die Heuschrecken 600.000 Tonnen Pflanzen. Im Februar, März kam wieder von den Ostwinden getrieben eine Heuschreckenplage in das südliche Israel, in Gazastreifen, und hat dort zerstörerische Wirkungen entfaltet. Zum Teil wurde die Ernte zerstört. Beschreibt der Professor für Religionswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Horst Junginger, das Szenario 2013. Viele Anfragen hat er in diesem Zusammenhang bekommen, seitens der Presse, aber auch von Wissenschaftskollegen. Wie ist die Heuschrecke einzuordnen, symbolisch, im biblischen Kontext? Offenbarung 9, Vers 7. Die Heuschrecken sahen aus wie zum Kampf gerüstete Pferde. Das hat dann einen Fernsehkoch im israelischen Fernsehen dazu veranlasst, sich zu überlegen, dass es sinnvoll wäre, die Heuschrecken zu essen, um dieser Plage Herr zu werden. Dann kamen Heuschrecken aus dem Rauch heraus und ließen sich auf der Erde nieder. Ihnen wurde Macht gegeben, wie Skorpione zu stechen. Offenbarung 9, Vers 3. Er hat in dem Fernsehen Gerichte gekocht mit den Heuschrecken, was wiederum bei einigen Frommen auf Widerstand gestoßen ist. Im Prinzip kann man Heuschrecken essen, vom jüdischen Gesichtspunkt aus. Sie werden als koscher erachtet, aber nicht alle Heuschrecken. Manche ja, manche nein. Das hat nun einige konservative orthodoxe Rabbiner veranlasst, gegen das Essen von Heuschrecken zu Felde zu ziehen. Da sagte der Herr zu Mose: Streck deine Hand aus über Ägypten, um die Heuschrecken herbeizurufen. Sie sollen das Grün, das der Hagel übrig gelassen hat, bis auf den letzten Rest auffressen. Der neuzeitliche Disput ist dem Theologen Horst Junginger Gelegenheit, genauer hinzuschauen. Die hergebrachte jüdische und christliche Deutung in Sachen Heuschrecke ist simpel. Eine Naturkatastrophe, wie zu biblischen Zeiten nicht unüblich, wird als Plage gewertet, als Strafe Gottes für das Fehlverhalten der Menschen. Gott kann aber auch, wenn man ihm dient und ihm richtig seine Gebote hält und ihm opfert, dann kann er auch den Westwind schicken und er treibt die Heuschrecken wieder da zurück, wo sie hergekommen sind. Fängt man aber dann an, darüber nachzudenken, warum gerade jetzt, also warum schickt Gott keine Heuschrecken in den Iran oder woanders hin, warum gerade jetzt und warum nimmt er es wieder zurück, kommt man, beinahe hätte ich gesagt, in Teufelsküche, aber da kommt man in argumentatorische Schwierigkeiten und weiß dann nicht mehr ein noch aus. Man kann im Prinzip nur daran glauben oder nicht daran glauben, das ist der Punkt. Islamische Koranauslegungen glauben vor allem an den Nährwert, wenn es um Heuschrecken geht. Wir zogen mit dem Propheten, Allahs Segen und Friede auf ihm, zu 7 oder 6 Schlachten aus und aßen gewöhnlich mit ihm Heuschrecken. Afrikanische und asiatische Glaubensrichtungen messen der Heuschrecke wenig bildhafte Bedeutung bei, eher kulinarische. Heuschreckenrezepte aus aller Welt. Flügel und Hinterteile der Heuschrecken entfernen und sie in Wasser kochen, bis sie weich sind. Salzen und in etwas Öl braten, bis sie braun werden. Aus Botswana. Einigen Dutzend erwachsenen Heuschrecken, am besten Weibchen, den Unterleib der Länge nach aufschlitzen und mit jeweils einer Erdnuss füllen. Die Heuschrecken in einem Wok mit etwas Öl und Salz leicht anbraten. Aus Kambodscha. Heuschrecken sind Überlebenskünstler. Wüstenwanderheuschrecken fühlen sich in sengender Sonne bei über 40 Grad besonders wohl. Auf Wasser verzichten sie. Ihnen genügt die Flüssigkeit, die sie über die Nahrung aufnehmen. Fast verdorrtes Gras. Spezielle Fette schützen den Körper vor dem Austrocknen. Überhaupt können oder müssen sie sich komplett auf ihren Körper verlassen. Denn Heuschrecken lernen im Laufe des Lebens nicht viel dazu. Also ich bin so ein bisschen vielleicht auf einem etwas ungewöhnlichen Wege zum Heuschrecken als Forschungsobjekt gekommen. Erzählt Pavel Romanczuk vom Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme in Dresden. Weil ich eigentlich ja theoretischer Physiker bin und mich allgemein für Schwarmverhalten interessiere und speziell, wie kann dieses mathematisch beschrieben werden. Und da gab es aber vor einigen Jahren schon eine Forschungsstudie von Biologen, die aus Feldbeobachtung festgestellt haben, dass Heuschrecken sich unter den gleichen Umständen, wo sie diese Schwärme bilden, auch kannibalistisch verhalten. Da wurde zum ersten Mal die Theorie sozusagen aufgestellt, die einzelnen Heuschrecken müssen sich mit dem Schwarm bewegen, weil sie sonst im Endeffekt von ihren hungrigen Artgenossen angegriffen werden und eventuell auch verspeist im Endeffekt. Romanczuk entwickelt ein physikalisches Modell, das die Brownsche Bewegung als Vorbild nimmt. Die Brownsche Bewegung beschreibt die Zufallsbewegung von Teilchen in Flüssigkeiten. Die treiben zunächst ganz wahllos umher. Werden diese Teilchen jedoch irgendwelchen Stößen ausgesetzt von Atomen oder Molekülen, die ebenfalls und ganz unkoordiniert durch diese Flüssigkeit wabern, dann reagieren die Teilchen auf jeden solchen Knuff und Puff von außen. Sie erhöhen ihre Geschwindigkeit und hauen ab in die entgegengesetzte Richtung. Romanczuk nimmt diesen Mechanismus als grundlegend für sein Computermodell und findet heraus, ab einer gewissen Anzahl an Individuen geraten Heuschrecken unter Stress. Nicht nur, weil sie notorische Einzelgänger sind oder Angst haben um die Nahrungsressourcen. Sie wissen, Heuschreckenfreundschaft gibt es nicht. Man hat sich im Wortsinne zum Fressen gern. Was wiederum in diesem System meint, Knuff und Puff resultiert in sofortiger Aktion. Sprich, Flucht nach vorne. Heuschrecken haben auch zwei Zustände, die wirklich sich sehr stark unterscheiden. Das ist ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, kann man sich vorstellen. Der eine Typ ist die sogenannte Solitarius oder die Einzelgänger-Heuschrecke. Dann gibt es den anderen Typ, der gesellige Typ. Das ist im Endeffekt der Typ, der auch wirklich diese Schwärme bildet. Und bei Heuschrecken ist es so, dass da durch Umwelteinflüsse dann diese Individuen zwischen diesen beiden Typen hin und her schalten sozusagen. Und man versteht relativ gut inzwischen, was die Mechanismen sind, die dieses Schalten begünstigen. Viele Heuschrecken an einem Ort führt immer zu Schwarmverhalten. Derlei Stress durch Nähe erzeugen Wissenschaftler in Laborversuchen dadurch, dass sie die Tiere streicheln. Sie verspüren über die Berührung den Impuls zu flüchten vor etwaigen Verfolgern, die sie fressen wollen könnten. Sie schließen lieber zu den Artgenossen auf, die schon vorausfliegen. Solange sie beim Schwärmen an leckeren Gräsern, Wiesen und Feldern vorbeikommen, beißen sie dem Vordermann noch nicht ins Bein. Verfrühstücken dafür jedoch die gesamte Ernte. Sobald die Umweltbedingungen günstiger werden, also genug zu Futter gibt, wenn vielleicht der Wind auch den Schwarm ein bisschen auseinandertreibt, das sind so verschiedene Faktoren, die dann darauf führen, dass im Endeffekt sich so ein Schwarm auflöst. Aber das ist auch ein wichtiger Teil der Forschungsfrage. Physiker Pavel Rumeinczuk und die Kollegen aus der Biologie suchen einen Weg, um im Vorfeld zu erkennen, hier stehen die Zeichen auf Schwarm, hier müssen wir präventiv eingreifen. Einfach ist das nicht. Heuschrecken sind komplex in Körperbau, Reflexen, Sozialverhalten. Sie sind Sangeskünstler, Weitsprungstars, Überlebensstrategen und das seit fast dem Urknall. Vielleicht sind sie deshalb auch weise, vermutet wenigstens die Biene Maya. In der Romanfassung ihrer Abenteuer 1912. Was Sie alles wissen, rief die kleine Maya, das ist einfach großartig. Verstehen Sie auch die Sprache der Menschen? Das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist, Mamsell, sagte der Grashüpfer. Denn es ist noch nicht nachgewiesen, ob die Menschen eine Sprache haben. Sie stoßen zuweilen Laute aus, deren abscheuliche Klanglosigkeit mit nichts zu vergleichen ist. Offenbar verständigen sie sich dadurch. Was man ihnen lassen muss, ist ein aufrichtiges Verlangen nach erträglichen Stimmen. Ich beobachtete zwei Knaben, die Grashalme zwischen ihre Finger nahmen und mit ihrem Munde Luft darauf bliesen, sodass ein surrender Ton entstand, der dem Zirpen einer Grille vielleicht verglichen werden könnte. Sie hörten Die Heuschrecke, Weitsprungmeister und Teufelsgeiger von Susi Weichselbaumer. Regie Sabine Kienhöfer. Technik Roland Böhm. Es sprachen Ruth Geiersberger, Andreas Neumann, Peter Weiß und Laura Mehr. Eine Sendung von Radio Wissen.